hab's oft probiert, hab ich oft engagiert. Mein Leben sollte sinnvoll sein. Und jetzt bin ich so weit, ich frage es weit und breit, wo gibt's einen Ausweg? Brachte ich mein Leben voller Sinnlosigkeit. Und jetzt stehe ich hier und sage es dir, es gibt einen Ausweg. Ein sinnvolles Leben für dich. Sag doch ja zu mir, ich sag ja zu dir. Das Kreuz ist der Beweis dafür. Jesus, sag komm zu mir, Erfüllung gibt's hier. Ein sinnvolles Leben für dich. Sag doch ja zu mir, ich sag ja zu dir. Das Kreuz ist der Beweis.